Er geht zum Mai gewartet, bis die Sonne untergeht. Reißt er das Fenster bis zum Anschlag auf und der Tunnel blickt. Zieht in die Ruhe und ich lasse sich jeden Stress nicht rein. Fasse mir ein Herz und schreib an diesen nächtlichen Zeilen. Es ist so friedlich und ruhig in den Straßen da draußen. Viele silberne Kugeln blicken auf mich herab. Ich rauche, setze mich an die vertraute Tastatur und tipp schon, was mir so in den Sinn kommt. Und ich hab Bilder im Kopf. Ich könnte mich daran gewöhnen, ein kühler Hauch im Nacken. Ich denk an tausend Sachen, bin langsam genau wie die Nacht. Brauche die Augen nur dann, wenn ich die Kippen such. Tippe blind, sitz im Stuhl, hör diesen Beat dabei zu. In aller Gemütlichkeit an den Zeilen feilen und spüre gar keine Müdigkeit, denn ich weiß, ich schrei. Ich mag es instinktiv, weil es mich inspiriert, wenn ich ein intensives Gefühl wie dieses hier habe und in Silben den Raum lasse sich zu entwickeln. Aufraffen, um zu pinkeln, ist nicht drin wie draußen stehen. Und ich bin schon in einer tiefen Hypnose, aufwecken sinnlos, wie allzu viele Verbote, wie tanzen mit einer Boje, wie Saat von Hirse und Bohnen oder wie sieben verseuchte Rinderkeulen hinter Säulen. Also lass es mal gut sein, du wirst es nicht blicken, du darfst dich rumtreiben in meinen Film. Ist die Sonne hinter der Welt verschwunden, doch die Wärme des Tages noch immer präsent. Und ich im Zimmer hängen, kann ich die Erlebnisse des gerade vergangenen Tages in einzigartige Phrasen packen, mich mit allem befassen. Ruhig Blut, keine Hektik, denn die Stunden sind um. Da ist kein Chef, der dich bumst und kein Stress, denn die Jungs sind am Saum, mit dir runterzukommen. Vielleicht eine Runde zum Flow und schreiben an unserem Song. Was will ich mehr, hä? Ich muss verschuften, doch freu ich mich immer sehr. Über viel zu fiese Krise Beats mit ihm zu spielen, fickt mich offensichtlich ein bisschen zu häufig. Doch ich will nun mal der Holz und Bauern, denn jetzt bis zum Morgen. Grauen.